Erster danach starb König Nahas. Sein Sohn Hanun wurde der neue König. Hanun regierte an seiner Stelle. Zweiter David dachte, Nahas war gut zu mir. Ich will auch gut zu Hanun sein. David schickte Männer zu Hanun. Sie sollten Hanun trösten. Die Männer kamen zu Hanun ins Land der Ammoniter. Dritter, die Fürsten der Ammoniter sagten zu Hanun, David schickt dir Tröster. Will er deinen Vater ehren? Nein. Seine Männer sind Spione. Sie wollen unser Land auskundschaften. Sie wollen die Stadt zerstören. Vierter, Hanun nahm Davids Männer fest. Er ließ ihre Bärte abschneiden. Er schnitt ihre Kleider kurz. Die Kleider waren bis zum Gesäß kurz. Dann schickte er sie weg. Fünfter Mann erzählte David davon. Die Männer waren sehr beschämt. David schickte ihnen Boten entgegen. Er sagte, bleibt in Jericho. Kommt erst zurück, wenn eure Bärte wieder lang sind. Sechster, die Ammoniter wussten, David hasst uns jetzt. Hanun und die Ammoniter gaben viel Silber. Sie kauften Wagen und Reiter. Sie kauften sie von den Aramäern. Die Aramäer kamen aus Mesopotamien, Macher und Zoba. Siebter, sie kauften 32.000 Wagen. Sie kauften auch den König von Macher mit seinen Soldaten. Sie kamen und lagerten bei Medeba. Die Ammoniter kamen aus ihren Städten. Sie machten sich bereit zum Kampf. Achter, David hörte davon. Er schickte Job. Job ging mit allen starken Soldaten. Neunter, die Ammoniter kamen heraus. Sie stellten sich vor der Stadt auf. Die Könige standen auf dem Feld. Sie waren bereit für den Kampf. Zehnter, Job sah, Feinde kommen von vorn. Feinde kommen von hinten. Er wählte die besten Soldaten Israels aus. Er stellte sich den Aramäern entgegen. Elfter, den Rest der Soldaten gab er seinem Bruder Abishai. Abishai sollte gegen die Ammoniter kämpfen. Zwölfter, Job sagte zu Abishai, wenn die Aramäer stärker sind als ich, hilf mir. Wenn die Ammoniter stärker sind als du, helfe ich dir. Dreizehnter, seid mutig. Wir kämpfen für unser Volk. Wir kämpfen für die Städte unseres Gottes. Gott wird tun, was er will. 14. Job ging mit seinen Soldaten. Er kämpfte gegen die Aramäer. Die Aramäer flohen vor ihm. 15. Die Ammoniter sahen, die Aramäer fliehen vor Job. Dann flohen auch die Ammoniter vor Abishai. Sie gingen zurück in die Stadt. Job kehrte nach Jerusalem zurück. 16. Die Aramäer sahen, Israel hat uns besiegt. Sie schickten Boten. Sie holten mehr Aramäer von der anderen Seite des Flusses. Sophach war ihr Anführer. Er war der Heerführer von Hadareser. 17. Mann erzählte David davon. David rief alle Israeliten zusammen. Er ging über den Jordan nach Helam. Er stellte sich den Aramäern entgegen. Die Aramäer stellten sich auch auf. Sie kämpften gegen David. 18. Die Aramäer flohen vor den Israeliten. David tötete 7.000 Pferde der Aramäer. Er tötete 40.000 Fußsoldaten. Er tötete auch Sophach, den Heerführer. 19. Die Leute von Hadareser sahen, Israel hat uns besiegt. Sie machten Frieden mit David. Sie dienten David. Die Aramäer wollten den Ammonitern nicht mehr helfen.